Kapitel 6 – Das Informationssystem des Kapitalismus. Zitat: Die Ursache für die Phase der Arbeitslosigkeit ist nicht der Kapitalismus, sondern eine Regierung, die den Unternehmen ihr Recht verweigert, gutes Geld zu verdienen. Zitat Ende. Friedrich Hayek. Die Hauptfunktion des Geldes als Tauschmittel besteht darin, den Wirtschaftsakteuren die Möglichkeit zu geben, Wirtschaftsplanungen und Berechnungen durchzuführen. Je weiter sich die wirtschaftliche Produktion von den primitiven Anfängen entfernt, desto schwieriger wird es für den Einzelnen, Produktions-, Konsum- und Handelsentscheidungen zu treffen, ohne einen festen Bezugsrahmen zu haben, mit dem er den Wert verschiedener Objekte untereinander vergleichen kann. Diese Eigenschaft als Abrechnungseinheit ist neben der Eigenschaft als Tauschmittel und als Wertspeicher die dritte Funktion des Geldes. Um die Bedeutung dieser Eigenschaft für ein Wirtschaftssystem zu verstehen, tun wir das, was man immer tut, wenn man wirtschaftliche Fragen verstehen will. Wir schauen uns die Arbeiten verstorbener österreichischer Ökonomen an. Die Anwendung von Wissen in der Gesellschaft von Friedrich Hayek ist wohl eines der wichtigsten Wirtschaftsdokumente, das jemals geschrieben wurde. Im Gegensatz zu den hochtheoretischen, folgenlosen und esoterisch anmutenden modernen akademischen Forschungsarbeiten, die niemand liest, sind die 11 Seiten dieses Schriftstücks auch 70 Jahre nach ihrer Veröffentlichung weiterhin hochaktuell. Das Werk hat das Leben und die Geschäftstätigkeit vieler Menschen weltweit nachhaltig beeinflusst. Die vielleicht bedeutendste Rolle spielt es bei der Gründung einer der wichtigsten Internet-Webseiten und der zugleich größten unabhängigen Wissensdatenbank der Menschheitsgeschichte. Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, sagte, dass ihm die Idee zur Gründung von Wikipedia kam, nachdem er dieses Schriftstück von Hayek und seine Erläuterungen des Wissens gelesen hatte. Hayek erläutert darin, dass das Problem der Wirtschaftlichkeit, im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung des Themas, nicht allein im Problem der Zuweisung von Ressourcen und Produkten besteht, sondern genauer gesagt das Problem der Zuweisung von Ressourcen und Produkten unter Nutzung von Kenntnissen ist, die Einzelpersonen oder Körperschaften in ihrer Vollständigkeit nicht zur Verfügung stehen. Wirtschaftliche Kenntnisse über die Produktionsbedingungen, die relative Verfügbarkeit und den Umfang der Produktionsfaktoren sowie die Präferenzen der Einzelpersonen sind kein objektives Wissen, das einer einzelnen Person vollständig bekannt sein kann. Vielmehr ist das Wissen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr natürlich verteilt und liegt bei Menschen, die von individuellen Entscheidungen beeinflusst werden. Der menschliche Verstand ist damit beschäftigt, die für ihn wichtigen wirtschaftlichen Informationen zu erlernen und zu verstehen. Intelligente und fleißige Menschen verbringen oft Jahrzehnte damit, die wirtschaftlichen Umstände ihrer Branche zu erlernen, um Positionen zu erreichen, in denen sie für die Fertigung einer bestimmten Ware zuständig sind. Es ist unmöglich, sämtliche Informationen, die für die einzelnen Entscheidungen notwendig sind, im Kopf von nur einer Person zu verankern, die dann die Berechnungen für alle anderen übernimmt. Ebenso wäre es vollkommen verrückt, alles Wissen bei einem Entscheidungsträger zu bündeln. In einer freien Marktwirtschaft sind Preise Wissen und Signale, mit denen Informationen vermittelt werden. Jeder einzelne Entscheidungsträger muss, um seine Entscheidung zu treffen, die Preise der betreffenden Waren prüfen, in denen alle Marktbedingungen und Umstände auf eine Zahl reduziert werden, die für die Person entscheidend ist. Dies wiederum führt dazu, dass die Entscheidungen jedes Einzelnen zur Preisbildung beitragen. Keine zentrale Behörde könnte jemals alle Informationen verinnerlichen, die in die Preisbildung einfließen oder gar deren Funktion ersetzen. Um Hayeks Standpunkt zu verstehen, stellt man sich am besten ein Erdbeben vor, das die Infrastruktur eines Landes zerstört, das der weltgrößte Produzent eines Rohstoffs ist, wie beispielsweise das Erdbeben 2010 in Chile, dem größten Kupferproduzenten der Welt. Das Erdbeben traf eine Region mit zahlreichen Kupferminen und verursachte sowohl Schäden an diesen Minen als auch am Seehafen, der für den Export des Kupfers verwendet wurde. Dies führte zu einer Verringerung des Kupferangebots auf den Weltmärkten und schließlich zu einem Anstieg des Kupferpreises um 6,2%. Letztlich ist weltweit jeder davon betroffen, der am Kupfermarkt beteiligt ist. Doch es ist nicht notwendig, überhaupt etwas über das Erdbeben, über Chile oder die Marktbedingungen zu wissen, um Handlungsentscheidungen zu treffen. Die Preiserhöhung selbst enthält alle relevanten Informationen, die man benötigt. Alle Unternehmen, die Kupfer benötigen, sind nun plötzlich motiviert, geringere Mengen zu bestellen, unnötige Käufe zu verschieben und Ersatzrohstoffe zu finden. Andererseits gibt der Preisanstieg allen weltweiten Kupferproduzenten einen Anreiz, die Produktion zu erhöhen, um von dem Preisanstieg zu profitieren. Durch diese einfache Preiserhöhung sind nun weltweit alle Branchenteilnehmer motiviert, so zu handeln, dass die negativen Folgen des Erdbebens gemildert werden. Die Hersteller liefern mehr, während die Verbraucher weniger verlangen. Infolgedessen ist die durch das Erdbeben verursachte Verknappung nicht so verheerend, wie sie hätte ausfallen können, und die zusätzlichen Einnahmen aus den steigenden Preisen können den Bergleuten beim Wiederaufbau ihrer Infrastruktur helfen. Nach wenigen Tagen bereits hatte sich der Preis erholt und war zum ursprünglichen Wert zurückgekehrt. Da die globalen Märkte immer stärker miteinander vernetzt und größer geworden sind, haben einzelne Störungen immer geringe Auswirkungen, da die Market Maker über ausreichende Kenntnisse und Mittel verfügen, um diese Störungen möglichst problemlos zu umgehen. Um den Einfluss der Preise als Kommunikationsmittel zu begreifen, stellen wir uns nun vor, dass die gesamte Kupferindustrie am Tag vor dem Erdbeben keine Marktsituation mehr wäre, sondern einer speziellen Behörde unterstellt würde und die Produktion unabhängig von den Preisen gesteuert werden würde. Wie würde eine solche Behörde auf das Erdbeben reagieren? Wie könnte eine Entscheidung darüber gefällt werden, welcher der weltweiten Kupferproduzenten seine Produktion um wie viel steigern müsste? In einem Preissystem hingegen prüft der Vorstand eines Unternehmens den Kupferpreis und die Preise aller für die Produktion notwendigen Faktoren und kommt dadurch zu dem Ergebnis mit den effektivsten neuen Produktionsmengen. Viele Fachleute arbeiten jahrzehntelang, um in der Lage zu sein, mit Hilfe von Preisdaten zu diesem Ergebnis zu gelangen, und sie kennen sich mit dem eigenen Unternehmen wesentlich besser aus als zentrale Planungsstellen, die nicht auf diese Preisinformationen zurückgreifen können. Planungsstellen können zudem schwer darüber entscheiden, welche Kupferkonsumenten ihren Verbrauch senken müssen oder um wie viel, wenn es keine Preise gibt, an denen Verbraucher ihre Prioritäten festlegen können. Egal wie viele konkrete Daten und Kenntnisse die Behörde erfasst, ist sie dennoch niemals in der Lage, sämtliches im Umlauf befindliche Wissen zu besitzen, mit dem ein Einzelner Entscheidungen treffen kann, wozu auch eigene Vorlieben und Einschätzungen der Sachlage gehört. Preise sind also nicht nur ein Instrument, von dem Kapitalisten profitieren, sondern das Informationssystem der wirtschaftlichen Produktion, mit dem Wissen zur Verfügung gestellt und komplexe Produktionsprozesse koordiniert werden. Ein Wirtschaftssystem, das versucht, Preise aus der Kalkulation zu entfernen, führt zum vollständigen Zusammenbruch der Wirtschaftstätigkeit und eine davon betroffene Gesellschaft kehrt zu den primitiven Anfängen zurück. Preise sind der einzige Mechanismus, der es ermöglicht, dass Handel und Spezialisierung in einer Marktwirtschaft stattfinden können. Wenn man Preise nicht in die Berechnung mit einfließen lässt, kann man nur im kleinen und primitiven Maßstab Vorteile aus der Arbeitsteilung und Spezialisierung ziehen. Der Handel macht es Herstellern möglich, sich auf jene Waren zu konzentrieren, in denen sie einen Wettbewerbsvorteil sehen und durch die sie ihre Situation verbessern können. Waren, die sie zu relativ gesehen geringeren Kosten produzieren können. Nur wenn genaue Preise vorhanden sind, die auf einem gemeingültigen Tauschmedium basieren, ist es möglich, dass man seinen Wettbewerbsvorteil erkennt und sich auf diesen spezialisiert. Die Spezialisierung orientiert sich an Preissignalen und führt dazu, dass Hersteller diese Waren durch Learning by Doing effizienter produzieren und, was noch wichtiger ist, genau dafür Kapital zurücklegen. Selbst wenn sich die relativen Kosten nicht voneinander unterscheiden würden, würde eine Spezialisierung den Herstellern ermöglichen, Kapital für die Produktion anzusammeln, um knapper zu kalkulieren und um mit jenen zu handeln, die sich durch die Ansammlung von Kapital auf andere Waren spezialisiert haben.